Radio frei. Du sagst immer, die Zeiten ändern sich. Sie werden noch schlechter, bevor sie besser werden. NPC, das politische Abendmagazin. Die Starken werden überleben. Das würde dir gefallen, oder? Halt, das darf man nicht sagen. Das ist jetzt politisch unkorrekt. Kampf ohne Klassen. Norbert Strenkle von der wertkritischen Theoriegruppe Krisis über die Frage, ob der Klassenkampf zurückkehrt. Der traditionelle Marxismus hatte im Westen bis in die 70er Jahre und im Osten bis zum Untergang des Arbeiter- und Bauernstaates hinein die Interpretationshoheit über die soziale Frage, zumindest in der Linken. Demnach seien die Klassen und der Klassenkampf der zentrale kapitalistische Widerspruch. Eine spezielle Klasse, nämlich das Proletariat, sei durch seine Stellung im Produktionsprozess dazu auserkoren, Träger der Emanzipation zu sein. Mit dem Niedergang des traditionellen Marxismus zunächst im Westen und dann spätestens mit dem Mauerfall im Osten schien der Klassenkampf auch innerhalb der Linken keine Rolle mehr zu spielen. Postmoderne Theoriekonzeptionen, die sich mit Sprache, Zeichen und Symbolen kritisch auseinandersetzten, um so die Verhandelbarkeit von Macht zu thematisieren, lösten Fragestellungen des traditionellen Marxismus ab. Mit der Annahme, jede gesellschaftliche Herrschaftsstruktur sei ein Text, schien auch die Möglichkeit gegeben, diesen Text umzuschreiben, wie zum Beispiel am Geschlechterverhältnis. Vor dem Hintergrund des globalen Krisenprozesses verschärfen sich die sozialen Probleme und Konflikte nicht nur in den Verliererzonen des Weltmarktes, sondern auch hierzulande. Nun werden Defizite der postmodernen Theorien sichtbar. Nicht nur, dass die notwendige Thematisierung der Geschlechterproblematik zusehends in den Hintergrund gedrängt zu werden drohen, auch die ehemals totgeglaubten Klasseninterpretationen tauchen aus der Versenkung wieder auf. Eine der wenigen theoretischen Richtungen, die sich kritisch mit dem Begriff der Klassen und des Klassenkampfes auseinandergesetzt haben und das in den Kontext einer Neuformulierung der marxischen Kapitalismuskritik gestellt haben, war die Wertkritik. Norbert Strenkle von der wertkritischen Theoriegruppe Krisis beschäftigt sich im Folgenden mit dem vermeintlichen Comeback des Klassenkampfes vor dem Hintergrund des Krisen- und Prekarisierungsprozesses der dritten industriellen Revolution. Buch- und Lektürehinweise folgen am Ende der Sendung. Zunächst aber Norbert Strenkle. Also mein Referat ist ja angekündigt unter dem Titel Kampf ohne Klassen. Das ist auch der Titel eines Artikels, den ich jetzt für die nächste Krisis geschrieben habe, wobei ich jetzt nur einige Aspekte davon herausnehme. Ich werde mich vor allem darauf konzentrieren, auf die Frage, kehrt der Klassenkampf zurück? Das ist ja so eine gängige Formulierung, also dass wir von der Rückkehr des Klassenkampfs oder auch allgemeiner Rückkehr des Klassengegensatzes gesprochen wird. Der Hintergrund dieser Rede ist ja einigermaßen klar. Das ist der Durchschlag des Krisenprozesses auch in den bisherigen Weltmarktgewinnerländern, wobei das mit dem Weltmarktgewinnen ja auch schon länger am Bröckeln ist, aber der Durchschlag der Krise ist ja eigentlich erst so in den letzten 5, 6 Jahren richtig erfolgt, was sich dann auch niedergeschlagen hat in den entsprechenden Veränderungen in der Politik, Stichwort Hartz IV. Mit dem Ergebnis, das ja auch bekannt ist, ein Verarmungsschub auch hier in den zentralen Ländern des Weltmarkts, auch in den reichsten Ländern des Weltmarkts, also Einzug von Verarmungsschüben, Working Poor und eine allgemeine Prekarisierung und Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse und Lebensverhältnisse. Vor diesem Hintergrund scheint es erstmal auf den allerersten Blick plausibel davon zu sprechen, ja, da kehrt also der Klassengegensatz zurück und der Klassenkampf. Aber dieser Rückgriff auf Deutungsmuster und Erklärungsmuster der Vergangenheit trägt nicht zur Klärung bei, sondern eher zur Verwirrung. Also es ist wie oft so, dass zur Erklärung aktueller Phänomene auf Deutungsmuster der Vergangenheit zurückgegriffen wird und damit aber das Spezifische an der jetzigen Situation genau verschleiert oder nicht wird oder nicht gesehen werden kann. Dazu trägt natürlich bei, dass die Rede vom Klassenkampf und vom Klassengegensatz durch den langen, sozusagen diskursiven Gebrauch, da haben sich die Begriffe ja abgeschliffen. Also sie werden häufig einfach nur gebraucht in dem Sinne von großen sozialen Unterschieden, von großen sozialen Disparitäten. Aber diese sehr allgemeine Rede, so oben, unten, arm, reich, Unterprivilegierte, Privilegierte, die hat nur wenig zu tun mit dem, was unter dem Begriff des Klassenkampfs und des Klassengegensatzes geschichtsmächtig wurde. In der Art und Weise, wie diese Kategorien geschichtsmächtig wurden, nämlich letztlich ausgehend von der marxischen Theorie, haben die Begriffe Klassenkampf und Klassengegensatz ja eine sehr viel spezifischere Bedeutung. Soweit von der kapitalistischen Gesellschaft die Rede war, also nicht von die Geschichte ist eine Geschichte der Klassenkämpfe, also diesem geschichtsphilosophischen Sinn, der auch zu kritisieren ist, aber das ist jetzt nicht hier mein Thema. Also soweit von der kapitalistischen Gesellschaft die Rede war, bezeichnete ja der Klassengegensatz bekanntlich den Gegensatz zwischen Arbeit und Kapital. Wobei damit die Vorstellung verbunden war, dass dieser Gegensatz, also im traditionellen Marxismus und in der Arbeiterbewegung, war ja die Vorstellung bekanntlich damit verbunden, dass das ein antagonistischer, systemsprengender Gegensatz war oder sei. Ich verstehe das nicht. Es wurde alles genauso gemacht wie vorgesehen. Sobald der Auserwählte die Quelle erreicht, sollte der Krieg vorbei sein. In 24 Stunden wird er vorbei sein. Was? Wenn wir in den nächsten 24 Stunden nichts unternehmen, wird Zion zerstört. Woher weißt du das? Mir wurde gesagt, dass es passiert. Das ist unmöglich. Die Prophezeiung sagt uns... Es war eine Lüge, Morpheus. Die Prophezeiung war eine Lüge. Der Auserwählte hat niemals etwas beenden sollen. Es war nur ein weiteres Kontrollsystem. Nein, das glaube ich nicht. Aber du hast es selbst gesagt. Wie kann die Prophezeiung wahr sein, wenn der Krieg nicht vorbei ist? Ich habe einen Traum geträumt. Aber nun hat mich dieser Traum verlassen. Dass das ein Mythos ist, brauche ich jetzt hier nicht weiter zu erläutern. Aber diese Überhöhung des Klassengegensatzes als eben systemsprengenden, auch wenn die falsch ist, oder wenn man sagen kann, dass die falsch ist, ändert das ja nichts daran, dass es diesen Gegensatz, auch diesen Klassengegensatz durchaus gegeben hat und strukturell gesehen auch immer noch gibt. Denn von der objektiven Seite her betrachtet sind Arbeiter- und Kapitalistenklasse zunächst einfach nur Funktionskategorien, zwei Funktionskategorien der kapitalistischen Produktionsweise, nämlich die Verkäufer der wahren Arbeitskraft, deren Mehrarbeit in Form des Mehrwerts abgeschöpft wird, und dem stehen dann die Repräsentanten, Funktionäre des Kapitals gegenüber, die den Verwertungsprozess kommandieren. Und damit ist natürlich eine Gegensätzlichkeit von Interessen gesetzt. Diese Interessen bewegen sich freilich innerhalb eines gemeinsamen Bezugssystems, und dieses Bezugssystem ist nicht durch die Klassen selber konstituiert. Der traditionelle Marxismus hat ja immer die Klassen als sozusagen das Wesen des Kapitalismus betrachtet, den Klassengegensatz. Wenn man dann das kritisierte, also den Klassengegensatz kritisierte, also nachwies, dass das nichts Systemsprengendes ist, nichts Antagonistisches ist und so weiter, wurde dann auch unterstellt, man wolle den wir wollten dann den Klassengegensatz als solchen überhaupt leugnen, also als ob es den nicht gäbe. Den gibt es natürlich, aber eben nicht als das Wesen dieser Produktionsweise, sondern in sie eingebettet, durch sie überhaupt erst konstituiert. Also der Klassenkampf ist eben nicht das gesellschaftliche Verhältnis, was den Kapitalismus ausmacht, sondern ist ein Moment, durchaus auch ein wichtiges Moment dieses gesellschaftlichen Verhältnisses, was durch Warenproduktion und Arbeit konstituiert wird. Also das ist, ist ja die sozusagen die grundlegende Ebene, ist diese Konstitution durch Warenproduktion

Sie ergeben sich aus der unterschiedlichen Stellung und Eigentumsverhältnissen innerhalb des Verwertungsprozesses. Diese untergeordnete Rolle des Klassengegensatzes als einem Moment der Verwertung entsprach auch sein ideologisches und reales Verblassen Mitte bis Ende des 20. Jahrhunderts. Wie lässt sich dieses Phänomen erklären? Wenn der Klassengegensatz und der Klassenkampf im Laufe des 20. Jahrhunderts, vor allem in der zweiten Hälfte, zunehmend in den Hintergrund getreten ist, dann ja nicht deswegen, weil die Kapitalverwertung plötzlich ohne Mehrwertproduktion ausgekommen wäre, also ohne Abschöpfung des Mehrwerts in der Produktion. Natürlich ist sie weiterhin darauf angewiesen, auch wenn es da die entsprechenden Krisenprozesse gibt, aber nur mit der Abschöpfung des Mehrwerts kann ja ein System funktionieren, das dem Selbstzweck der Verwertung des Werts gehorcht. Wenn aber trotzdem der Klassengegensatz in den Hintergrund getreten ist, dann lag das daran, dass die historische Dynamik des Klassenkampfes sich erschöpft hat, und zwar sich erschöpft hat in dem Maße, wie die Lohnarbeiter als gleichberechtigte Staatsbürger und Warensubjekte in das Universum der bürgerlichen Gesellschaft aufgenommen wurden. Also Klassenkampf würde ich interpretieren als eine historische Bewegung, die letztlich dazu führte, zur Anerkennung der Lohnarbeiter als gleichberechtigte Warensubjekte und Staatsbürger innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft. Dem Maße, wo das realisiert war, verblasste auch der revolutionäre Nimbus der Arbeiterklasse, und der Klassengegensatz entpuppte sich dann auch subjektiv als immanenter Interessenkonflikt. Hier möchte ich eine kleine Fußnote zur bisherigen Interpretation oder zur vielleicht sehr gängigen Tradition, zumindest in den 90er Jahren, Interpretation des Klassengegensatzes von Seiten unserer Position machen. Da war ja doch häufig sehr glatt der objektive Prozess mit dem subjektiven kurzgeschlossen. Also es wird gesagt, wir wissen, der Interessengegensatz Arbeit-Kapital ist ein immanenter. Es handelt sich also um einen immanenten Konflikt, und deswegen war der Klassenkampf auch immer nur dieser immanente Konflikt und nicht mehr. Und das war auch so verbunden, so eine gewisse Haltung von sich abgrenzen von der Tradition des traditionellen Marxismus, der Arbeiterbewegung, der, denke ich, als Impuls auch zu der Zeit richtig und notwendig war, aber der eines damit gewissermaßen auch durchgestrichen hat, dass wir ja auch als Gesellschaftskritiker, als Menschen, die den Kapitalismus, was man so pauschal aufheben wollen, die sich nicht damit abfinden wollen mit einer Gesellschaft, die kapitalistisch organisiert ist. Wir stehen ja auch durchaus in dieser Tradition. Wir kommen ja aus dieser Tradition. Das hat ja auch seine Gründe. Ich denke, das muss auch mit bedacht werden, dass hier das subjektive Moment, ein subjektives Moment sich an diesen immanenten Konflikt ja mitgeheftet hat, das nie vollständig darin aufging. Also es gibt einfach die Tradition innerhalb der Linken einer Kapitalismuskritik, einer Vorstellung einer ganz anderen Gesellschaft. Da kann man zwar dann auch im Einzelnen immer nachweisen, dass da viele Projektionen der bürgerlichen Gesellschaft am Werk waren, also so wie man sich den Sozialismus vorgestellt hat, war ja häufig sehr stark auch geprägt von den bürgerlichen Verhältnissen selber. Aber die Vorstellung war da, eine Überwindung, eine Aufhebung dieser Gesellschaft, und die ja nicht in jeder Hinsicht falsch war, oder auch inhaltlich nicht in jeder Hinsicht falsch war und von Impuls sowieso nicht. Also insofern stehen wir ja gewissermaßen in dieser Tradition durchaus noch drin, auch wenn es da eine theoretische Abgrenzung notwendig ist. Und dieses subjektive Moment hat ja durchaus auch in diesem Prozess eine Rolle gespielt, der Arbeiterbewegung. Das heißt, insofern als selbst da, wo schon sich gewissermaßen objektiv herausgestellt hatte, dass es sich um einen immanenten Interessengegensatz handelt, dieses subjektive Moment immer noch wirksam war. Und man könnte vielleicht sogar sagen, dass es auch Momente in der Geschichte gegeben hat, da das gewissermaßen dieser Funke hätte überspringen können, also wo man vielleicht auch so diese geschichtliche Einschätzung im Nachhinein, das ist jetzt so gekommen, also hat es so kommen müssen, der Kapitalismus konnte sich nur so durchsetzen, so wie er sich durchgesetzt hat. Also diese Einschätzung ist, denke ich, auch in Frage zu stellen. Thank you. Menschen zum Nachdenken bringt. Sing mir ein kleines Arbeiterkampflied. Eines, das knallt und aus tausend Männerkehlen vor dem Wehrstuhl erschallt. Singt, Männer, singt, was wollt ihr? Das reicht recht wieder! Singt, Männer, singt, wetten das, Kästen Bier! Kleines Arbeiterkampflied, eines mit Pep, eines, das swingt und weckt die Menschen zum Nachdenken bringt. Sing mir ein kleines Arbeiterkampflied, eines, was zischt, eines, das knallt und aus Männerkehlen vor dem Bergrohr erschallt. Singt, Männer, singt, was wollt ihr? Das wollt ihr recht wieder! Singt, Männer, singt, wetten das, Kassen wir! Singt, Männer, singt, was wollt ihr? Norbert Renkle hat dargelegt, dass der Klassengegensatz und der Klassenkampf nur ein untergeordnetes Moment des übergeordneten Verwertungszusammenhangs darstellt. Als dieses untergeordnete Moment hat der Klassenkampf wesentlich die Funktion, die Besitzer der wahren Arbeitskraft zu gleichberechtigten und anerkannten Warenbesitzern zu emanzipieren. Insofern war der Klassenkampf vielmehr eine Bewegung in den Kapitalismus hinein als über ihn hinaus. Der Klassenkampf kann als ein Motor betrachtet werden, der kapitalistischen Warengesellschaft zur Verallgemeinerung verhalf. Dieses objektive Resultat und das objektive Wirken des Klassenkampfes stand allerdings nicht im Widerspruch zum subjektiven Wollen der Akteure, vielmehr war die Durchschlagskraft der Arbeiterinnenbewegung hin zur Teilhabe an der Warengesellschaft dem subjektiven Überschuss geschuldet, der Drohung der Arbeiter also, sie wollten etwas ganz anderes. Je mehr Siege die Arbeiterbewegung allerdings errang, je mehr sie sich also in die Warengesellschaft integrieren konnte, desto mehr verschwand auch der subjektive Impuls einer grundsätzlichen Infragestellung der kapitalistischen Warengesellschaft. Der Klassenkampf schien am Ende seines langen Weges angekommen und damit selber obsolet zu werden. Er hatte seine Schuldigkeit getan. Oder doch nicht? Norbert Renkle dazu. Ich komme dann aber zurück zu der Frage, kehrt der Klassengegensatz zurück. Wenn ich gesagt habe, dass der Klassengegensatz ein immanenter Interessengegensatz, also objektiv betrachtet ein immanenter Interessengegensatz zwischen Funktionskategorien der kapitalistischen Produktionsweise war und ist und sich der erschöpft hat in dem Maße, wie die Dynamik dieser Integration in die bürgerliche Gesellschaft ausgelaufen ist. Vom Ende des Klassenkampfs zu sprechen bedeutet dann in diesem Zusammenhang nicht, oder von einem Zurücktreten des Klassenkampfs bedeutet dann natürlich nicht zu behaupten, dass es so etwas wie eine nivellierte Mittelschichtsgesellschaft, das war so die Rede in den 60er, zum Teil noch in den 70er Jahren, gegeben hätte. Also das bedeutet natürlich nicht, dass innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise die sozialen Disparitäten aufgehoben sind, weil sich herausstellt, dass dieser Interessengegensatz ein immanenter ist, sondern wenn eine Integration der Verkäufer der wahren Arbeitskraft in die kapitalistische Gesellschaft stattgefunden hat, dann war das eine Angleichung an die Form. Also sind sozusagen in der Form angekommen, aber innerhalb dieser Form gibt es selbstverständlich die größten sozialen Disparitäten und die stellen sich auch immer wieder neu her, beziehungsweise werden in dem laufenden Krisenprozess in ungeheurem Maße verschärft. Trotz dieser Verschärfung der sozialen Disparitäten halte ich es für falsch, von einer Rückkehr der Klassengesellschaft in diesem Sinne oder Reklassifizierung der Gesellschaft zu sprechen, sondern ich denke, es ist eher der Begriff der Deklassierung angebracht. Der Begriff, den hat der Franz Schandl mal in dem Text verwendet, ich deute den hier noch etwas weiter aus. Ich möchte ihn durch vier hauptsächliche Tendenzen versuchen zu bestimmen. Was bedeutet Deklassierung? Erstens, die neuen Hierarchien und Spaltungen oder die Verschärfung der sozialen Disparität verläuft quer zu den kapitalistischen Funktionskategorien, also deckt sich nicht mit ihnen. Sie verläuft also nicht einfach entlang der Linie Kapital und Arbeit. Insbesondere innerhalb der Kategorie Lohnarbeit gibt es ja ein ungeheures Gefälle. Das gilt innerhalb der Betriebe schon, fängt das schon an mit den Kernbelegschaften, die vielleicht noch tariflich abgesichert sind oder jedenfalls partiell tariflich abgesichert, den ganzen Leiharbeitern, prekär Angestellten und so weiter. Also diese ganzen prekären Arbeitsverhältnisse, die sind ja auch schon in den Betrieben präsent, also die Spaltung innerhalb der Betriebe ist da gegeben. Noch krasser fallen die Unterschiede aus, wenn wir verschiedene Branchen betrachten oder verschiedene Regionen oder gar das Weltmarktgefälle. Also zwischen einem Lohnarbeiter hier und einem Wanderarbeiter in China besteht eben ein so gigantischer Unterschied, was Zugang zu kapitalistischem Reichtum, also Einkommen, Lebensverhältnisse betrifft. Das ist so ungeheuer, dass hier also ganz klar die Spaltung innerhalb dieser Kategorie eine Bandbreite annimmt, die man eben nicht auf Klassengegensatz zurückführen kann. Man muss sagen, dass hier innerhalb dieser Klasse, wenn man noch so von Klasse sprechen will, ungeheure Disparitäten bestehen. Ich seh die Leute in den Straßen, weitergehen. Gebt endlich auf, es ist vorbei. Ihr habt alles falsch gemacht, habt ihr nie drüber nachgedacht. Immer so weitergehen. Gebt endlich auf. Es ist vorbei. Norbert Renkle fährt nun fort, den Begriff der Deklassierung in wesentlichen Zügen zu skizzieren. Zweitens ist ja schon in der Endphase oder seit der Endphase des Fordismus die unmittelbare Arbeit am Produkt zugunsten überwachender und kontrollierender Tätigkeiten zurückgetreten und auch zugunsten von Tätigkeiten, die der Produktion vor- und nachgelagert sind. Stichwort Rückgang der Industriearbeiterschaft. Zunahme von allerlei vorgelagerten Dienstleistungstätigkeiten, Kontrolltätigkeiten, Infrastruktur im Staatssektor. Also hier hat eine Verschiebung innerhalb dieser Kategorie der Lohnarbeit stattgefunden. Auch so, dass eben nicht mehr im strengen Sinne war ja sowieso die Arbeiterklasse die mehrwertschaffende Arbeit, eben nicht einfach die Lohnarbeiter schlechthin. Und hier hat sich eine eindeutige Verschiebung ergeben. Damit einher ging noch etwas weiteres, nämlich dass eine Tendenz der Hineinverlagerung kontrollierender Tätigkeiten, also sozusagen der Kontrollfunktion des Kapitals in die Lohnarbeit selbst. Das heißt, das, was dann unter so beschönigenden Begriffen läuft, wie Eigenverantwortung, Arbeitsanreicherung, flache Hierarchien. Das heißt, hier sind auch die Kontrollfunktionen nicht einfach mehr verteilt, das waren sie nie hundertprozentig, aber doch tendenziell in Bezug auf die unmittelbare Arbeit am Produkt. Hier sind die Kontrollfunktionen Kapital einerseits und Arbeit als ausführende Tätigkeit, die kontrolliert wird, ist in die Personen hineingenommen, in die Funktionen hineingenommen und damit auch in die Personen, die sie ausüben. Also hier verschwimmen eben auch die Kategorien Kapital und Arbeit. Das wird in dem Krisenprozess noch verschärft. Also hier, das ist ja eine Tendenz, die zunehmend noch verschärft wird. Eigenverantwortung, Selbstkontrolle, eben auch bis hinunter zu den ganzen prekär Beschäftigten, Scheinselbstständigen etc., wo die Kategorie, ist das jetzt ein Selbstständiger, ist es jetzt ein Kleinunternehmer oder ein Arbeiter, vollkommen verschwimmt. Drittens kommt noch hinzu, dass ein Wechsel zwischen den verschiedensten Tätigkeiten schon seit dem Ende des Fordismus immer mehr zur Norm geworden ist, was dann auch erheblich dazu beitrug, dass die Individuen sich nicht mehr mit einer bestimmten Funktion identifizieren. Also dass auch das Verhältnis zwischen Individuum und Funktion, damit auch zwischen Individuum und dem, was mal Arbeiterklasse war, letztlich jede biografische und lebensweltliche Verankerung verloren hat. Und viertens schließlich bedeutet Deklassierung, dass immer mehr Menschen weltweit ganz durchs Raster der Funktionskategorien hindurchfallen, weil sie eben für das System der Warenproduktion im Prinzip nicht mehr gebraucht werden. Sie werden für die Verwertung nicht mehr gebraucht und fallen deswegen ganz raus. Das heißt, hier bilden sich ja weltweit neue Unterschichten heraus, die man schon deswegen nicht mit der Funktionskategorie der Klasse begreifen kann, weil sie keine wirkliche Funktion für die Kapitalverwertung haben. Man kann natürlich was konstruieren und sagen, ja, die dienen immer auch noch als Droh. Also das ist sozusagen die Drohung, also du musst dich fügen. Ja, aber als Reserve, da gibt es Leute, die das sagen, aber das ist natürlich ziemlich unsinnig, also auch empirisch zu sagen, das ist eine Reserve. Man kann natürlich noch sagen, dass sie dienen dazu, den Lohn zu drücken und die Arbeitsbedingungen zu verschlechtern, weil jeder, der noch irgendeine Arbeitsfunktion ausübt, sagt immer noch besser das als ganz rausfallen und deswegen sich immer schlechtere Bedingungen akzeptiert. Aber das ist natürlich keine Funktionskategorie in dem engen Sinne, sondern es ist natürlich eine bestimmte Funktion, die man da noch erkennen kann, aber nicht das Primäre. Insofern können wir also, was diese neuen massenhaften Unterschichten und auch unterschiedlich natürlich nach Land und Region aber in der Tendenz setzt sich das überall durch. Was diese Unterschichten angeht, können wir in dem Sinne nicht mehr davon sprechen, dass sich hier ein neues Klassensubjekt nicht einmal objektiv herausbildet, subjektiv sowieso nicht, aber auch nicht so etwas wie ein Prekariat. Und das zwingt dann zur Frage, dazu auch die Frage nach der möglichen Konstitution sozial-emanzipativen Bewegungen neu zu formulieren. Anstelle einer Rückkehr der Klassen sieht Norbert Renkle auch im Kontext einer Verschärfung der sozialen Widersprüche und Auseinandersetzung Deklassierungsprozesse ablaufen. Während bisher immer Emanzipation im Zusammenhang eines Klassensubjektes gedacht wurde, stellt sich im Kontext der Deklassierung die Frage nach einer Neuformulierung der Konstitutionsbedingungen sozialer Emanzipationsbewegungen. Ich mache es jetzt relativ kurz. Ich habe hier, sagt das nur stichwortartig, vor allem zwei Tendenzen beschrieben und kritisiert, wie versucht wird, die Klassenkategorie zu retten. Nämlich einmal durch Ausweitung der objektiven Bestimmungen. Es wird einfach die Klassenbestimmung auf alle ausgeweitet, die irgendwie Lohnarbeit ausüben und auch noch plus die kleinen Selbstständigen und so weiter. Dann kommt man dann aber letztlich zu dem absurden Ergebnis, dass eigentlich fast alle auf der Welt Arbeiterklasse sind. Das heißt, das ist dann eine Kategorie, die überhaupt nichts mehr greift. Dann gibt es eine zweite Tendenz, die sich auf den Standpunkt zurückzieht, Klasse definiert sich über Klassenkampf. Also Zeitschrift Fantomas heißt irgendwo im Editorial, in allen gesellschaftlichen Verhältnissen geht der Klassenkampf den Klassen voraus. Das ist ja letztlich eine rein zirkuläre und tautologische Bestimmung, weil man dann also jeden sozialen Kampf als Klassenkampf definieren kann. Das ist dann auch so ein bisschen ins Gutdünken gestellt. Und damit dann auch alles, was sich irgendwie bewegt oder kämpft, auch Klasse ist. Also es wird dann wirklich zirkulär. Und beide Versuche, so die Klassenkategorie zu retten, führen im Grunde also dieses Konzept des Klassenkampfs und der Klasse ad absurdum, also beweisen eigentlich ihre Hinfälligkeit. Zugleich enthalten sie aber auch eine implizite Affirmation der Totalität, weil wenn alles Klasse ist, dann ist letztlich auch, ja, die Klasse ist ja positiv besetzt und es ist alles Klasse. Ja? Also es gibt, also krass, besonders krass bei Hart Negri, wo der Kommunismus dann schon überall unter der Oberfläche hervorlugt. Und es gibt ungeheure Schwierigkeiten, sich gegenüber den irrationalen Verarbeitungsformen der Krise und konkret eben auch rassistischen, antisemitischen, nationalistischen, ethnizistischen, fundamentalistischen Bewegungen jeder Art abzugrenzen, weil das sind ja dann auch Kämpfe und wie sollen die dann eingeordnet werden? Es ist dann nicht so, dass das dann alles gut geheißen wird, keinesfalls, aber letztlich ist das mit dieser Begrifflichkeit nicht mehr fassbar. Deswegen plädiere ich auch dafür, diese Phänomene mit anderen Begriffen zu fassen. Ich denke, dass gerade diese vielfältigen regressiven Strömungen und Bewegungen, also Reaktionsformen auf die Krise, gerade zeigen, dass es so etwas wie eine Klassenformierung nicht mehr geben kann. Jetzt mal ganz abgesehen davon, ob man sich das wünscht oder nicht, sondern dass es eben Ausdruck genau dieser Deklassierung ist. Es gibt objektiv keine Tendenz zur Formierung, wie es sie in der Durchsetzungsperiode des Kapitalismus gegeben hat, also wo mal relativ heterogene proto- und vorkapitalistische Verhältnisse existierten, die in eine einheitliche Form hineingezwungen wurden. Da gab es also einen Formierungsprozess und in diesem Formierungsprozess gibt es so etwas wie einen objektiven Trend zur Formierung der Klasse, der dann auch entsprechend subjektiv sich in subjektiven Formen ausdrückt und die jetzt zwar nicht einfach in diesen objektiven Formen aufgehen, aber doch gibt hier natürlich einen Zusammenhang. Das kann man nicht einfach auseinanderreißen. Genau weil das nicht passiert, sondern wir heute eine Situation haben, wo die einheitliche Form existiert, aber in sich zerfällt, das heißt, sich zunehmend fragmentiert und genau dadurch die Elemente der Konkurrenz und der identitären Abgrenzung freisetzt, die nichts mit Emanzipation zu tun haben. Das ist genau entgegengesetzte Situation zu der Formierung dieser einheitlichen Form. Das ist sozusagen der Prozess, der Zerfall dieser Form. Angst vorm Alleinsein, Angst vor anderen Leuten,

die zu Arbeits- und Warensubjekten getrimmt wurden, aber sich nicht mehr regulär als solche betätigen können. Das gilt eben auch für einen Großteil der Unterschichten, die aus diesem Verwertungsprozess ausgeschlossen sind. Das bedeutet, dass soziale Emanzipationsbewegungen, wie auch immer sie aussehen, also keine Entwicklung im Rücken haben, keine objektive geschichtliche Entwicklung im Rücken haben. Man kann über die Arbeiterbewegung sagen, was man will. Aber es gab auf jeden Fall so etwas wie einen objektiven Drall in die Richtung, sich zu formieren, weil eben diese Zurichtung auf diese Form stattfand. Und in diesem Kampf um Anerkennung und um Verteidigung der eigenen Interessen, an diesen Kampf hat sich nun mal auch die emanzipative Idee drangeheftet. Die ist nun freischwebend geworden, um es mal so auszudrücken. Es gibt hier also keine historische Entwicklung, die in die Richtung einer Formierung drängt. Und letztlich geht es darum, diese emanzipative Idee neu zu heften an soziale Auseinandersetzungen, die nicht den Charakter eines Klassenkampfs haben. Ich denke, dass es in diesem Zusammenhang auch sehr wichtig ist, die Bedeutung der praktischen Erfahrung von sozialen Bewegungen genauer zu studieren, als wir das bisher gemacht haben. Also auch den Blick zu lenken auf die Erfahrungen, die gemacht werden. Und da denke ich insbesondere an die Basisbewegung, wo Momente von Selbstorganisation eine wichtige Rolle spielen. Also es gibt ja die verschiedensten sozialen Bewegungen und in einer ganzen Reihe von sozialer Bewegungen, insbesondere auch in Lateinamerika, einen ausdrücklichen Widerstand nicht nur gegen die kapitalistischen Zumutungen auf der Ebene des Marktes, also wie ich mich zu verkaufen habe, sondern auch Widerstand gegen die Vereinnahmung durch staatliche und politische oder parteipolitische Institutionen. Auch diese Vereinnahmungsversuche gibt es ja immer wieder. Wir hatten es ja gestern mit dem Populismus. Das ist ja auch so eine Form, wie versucht wird, immer wieder diese Prozesse der Selbstorganisation, die dort entstehen, einzubinden. Ich denke da unter anderem auch an den schon erwähnten Chavez in Venezuela. Aber ich denke, es ist notwendig, den Blick auf die Erfahrungen zu richten, die da gemacht werden, in diesen Versuche der Selbstorganisation, ob das jetzt bei den Zapatistas ist oder auch bei den Piqueteros oder auch bei anderen Basisbewegungen in Brasilien, das sind jetzt erstmal so die Sachen, die ich kenne, da sind ungeheure Widersprüche enthalten, also ist natürlich zu vermeiden, jede Idealisierung, so in dem alten Sinne von wegen, da sind jetzt die Bewegungen, die machen jetzt die Befreiung, die Tendenz ist immer da und die Gefahr besteht auch immer. Die Aufgabe wäre hier genau hinzuschauen, also jenseits einer Romantisierung und Verklärung, diese Erfahrung ernst zu nehmen für die Frage, wie hier eine soziale Bewegung oder soziale Bewegungen sich konstituieren können, die nicht diesen historischen Prozess im Rücken haben, sondern die sich genau dagegen stellen, die also sich gegen diesen Zerfallsprozess stellen. Anknüpfend an Norbert Renkles Vortrag wird in der folgenden Sendung Friederike Habermann zu Wort kommen. Sie ist Aktivistin in der globalen Widerstandsbewegung und Autorin des Buches Aus der Not eine andere Welt – gelebter Widerstand in Argentinien. In ihrem Vortrag schildert sie ihre Eindrücke aus den sozialen Bewegungen in Argentinien bzw. in Lateinamerika. Zum Abschluss der Sendung noch einige Hinweise. Norbert Renkle ist Mitautor des Manifestes gegen die Arbeit und des arbeitskritischen Buches Dead Man Working. Er ist Mitglied der wertkritischen Theoriezeitschrift Krisis, die im Unrast Verlag regelmäßig erscheint. Sein Vortrag wird in ausgearbeiteter Form in der Krisis 30 demnächst erscheinen. Weitere Texte von Norbert Renkle sind über die Homepage der Gruppe Krisis zu beziehen. www.krisis.org. Der Vortrag ist auf dem Jahresseminar der Gruppe Krisis im April 2006 im fränkischen Ipsheim aufgezeichnet worden. Produktion und Sprecher der Sendung: Christian Höhner.